Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu dem Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute sprechen wir über die Schulden von Jabirs Vater, radiallahu an. Jabir selber erzählt, als mein Vater starb, hinterließ er mir viele Schwestern und er hinterließ mir viele Schulden. Und ich wusste nicht, wie ich die Schulden begleichen soll, subhanal malik. Er hatte nur ein paar Datteln und er wusste, dass das nicht ausreicht. Er sagt nur, ich hoffe nur, dass es ausreicht, dass ich allen die Schulden zurückgebe und wir nichts mehr haben dann. Subhanallah. Er sagte, ich bin froh, wenn wir arm sind, Hauptsache die Schulden sind bezahlt. Und das sollte vielen eine Lehre sein. Schulden sind nichts Gutes, ist sehr, sehr Schlimmes. Besser, du lebst arm, anstatt du keine Schulden hast oder anstatt du Schulden hast. Subhanallah. Und er wusste nicht, was er tun soll. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm das. Und er sagte, warte, ich komme zu dir. Und Jabir, also er kommt zu ihm, wenn die Leute kommen, um seine Schulden zu, um die Schulden sozusagen zu nehmen oder beziehungsweise um ihr Recht von Jabir zu nehmen, von Jabirs Vater. Und Jabir hat dann für die Leute vorbereitet verschiedene Haufen von Datteln, ja, von denen sie dann nehmen können, die sie dann verkaufen können sozusagen als Schuldenabgleich. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, schaute er sich diese Haufen an, ging auf den Haufen, wo er am meisten hatte und setzte sich da drauf. Sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ruf jetzt die Leute. Und er sagt, dann sind die Leute gekommen und jeder von ihnen hat genommen. Alle die Schulden wurden bezahlt. Jeder einzelne von ihnen. Er sagte, und ich habe Angst gehabt, dass das nicht reicht. Ich habe immer geguckt. Und jeder einzelne von ihnen wurden die Schulden bezahlt. Und als sie fertig waren, habe ich auf die Haufen geguckt, als ob kein einziger Dattel gefehlt hat. Subhanallah. Und der Prophet, und ich sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam lächelnd da drauf sitzen. Subhanallah. Und er lächelte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und keine einzige Dattel war weniger. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Wunder gegeben, dass Jabir die Schulden von seinem Vater begleichen könnte und trotzdem alles, was er noch hatte, behaltet. Subhanal Malik. Was für ein Wunder. Gänsehaut pur. Subhanallah. Ein Wunder, das dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde. Ein Wunder, das ist eine gewaltige Sache, wenn deine Schulden bezahlt werden und du hast immer noch genauso viel, wie du vorher eigentlich hattest. Subhanal Malik. Und als man das dann Abu Bakr und Umar erzählte, sagten sie, wir wüssten schon, dass das passieren wird, als der Prophet gesagt hat, dass er zu dir kommt. Subhanal Malik. Wunder, die jeder Muslim kennen sollte. Deswegen verpasse kein Wunder mehr, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Abonniere den Kanal als Unterstützung und verteile ihn. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.